schaukelt eine Luft so mild, als stünden jene Eisenmilchbehälter, die dort vom weißen Gute rollen. Sein schwieriges Handwerk wieder auf.